Cold Case nennen die US-Amerikaner Fälle von Schwerstkriminalität, Morde zum Beispiel, die auch nach einem Jahr Ermittlungen überhaupt kein Ergebnis gebracht haben. In Berlin gibt es den Fall Burak Bektaş. Heute vor 6 Jahren ist er mitten auf der Rudower Straße in Neukölln erschossen worden. 2 seiner Begleiter wurden schwer verletzt. Vom Täter oder Täterin fehlt bis heute jede Spur. RBB-Reporter Philipp Meinhold ist an der Sache dran, kann uns ein bisschen mehr erzählen. Philipp, wirklich nach wie vor keine Spur? Ja, also das Problem bei diesem Fall ist, Stichwort Cold Case, es gibt einfach sehr wenige Spuren. Der Angriff für die jungen Männer, die 5, die dabei zusammenstanden, kam völlig überraschend. Ihre Angaben haben nicht mal für ein Phantombild gereicht. Es gab da auch keinen Streit oder eine Auseinandersetzung vorher. Der Täter hat kein Wort gesagt, ist auf die zugetreten, hat das Feuer eröffnet. Das heißt, es gibt einfach sehr wenig konkrete Ansatzpunkte für die Ermittlungsbehörden hier. Und ein Motiv im persönlichen Bereich der Opfer, die hat die Polizei ausgeschlossen, einfach weil diese Tat nicht geplant gewesen sein kann. Niemand konnte wissen, dass die jungen Männer an diesem Tag um diese Uhrzeit dort stehen. Ja, das wäre meine nächste Frage. In welche Richtungen hat die Polizei denn ermittelt bis jetzt? Also es gibt da so eine Standardformulierung der Polizei, die heißt in alle Richtungen. Und das heißt, wie gesagt, einen persönlichen Bezug hat die Polizei ausgeschlossen. Was von Anfang an in diesem Fall im Raum stand, das ist die Möglichkeit eines rassistischen, eines rechtsextremistischen Tatmotivs. Ganz allein aufgrund der Tatsache, dass alle 5 der jungen Männer, die dabei zusammenstanden, einen Migrationshintergrund hatten und kein anderes Motiv erkennbar war. Das ist im Prinzip ähnlich wie bei den Morden des NSU. Aber auch hier, anders als beim NSU, kann die Tat nicht geplant gewesen sein. Die Anwälte der Familie Bektaş und auch eine Initiative, die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş, die kritisieren, dass die Polizei nicht genügend in Richtung eines rechten Hintergrundes geschaut hat. Die Ermittlungsbehörden weisen das natürlich von sich. In deinem Artikel auf rbb24 lese ich, dass es Ähnlichkeiten gibt zu dem Fall Luke Holland. Welche genau? Ja, man muss da natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht jemanden, der die eine Tat begangen hat, nämlich Rolf Z., der für den Mord an dem Briten Luke Holland im Gefängnis sitzt, für eine zweite Tat verantwortlich macht, die er vielleicht nicht begangen hat. Aber es gibt zumindest einige auffällige Ähnlichkeiten zwischen beiden Taten. Nämlich in beiden Fällen wird ein junger Mann in Neukölln auf offener Straße erschossen. Es gab keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Das heißt, die kannten sich nicht. Beide Opfer können von einem Täter als fremd oder ausländisch wahrgenommen werden, nämlich einmal ein englisch sprechender Brite, zum anderen eben ein junger Mann mit türkischem Migrationshintergrund. Und der Ablauf der Tat ist ähnlich, nämlich dieses wortlose Schießen aus nächster Nähe und auch das Verhalten nach der Tat. Der Täter ist noch einen Moment am Tatort geblieben in beiden Fällen und hat sich das Geschehen noch einen Moment ruhig angeguckt, wie in so einer Machtausübung. Und das sind zumindest auffällige Ähnlichkeiten. Und was war das Motiv des Täters? Weil du sagst ja, der sitzt in Haft. Was war das Motiv des Täters bei dem Mord an Luke Holland? Das konnte das Gericht tatsächlich nicht abschließend beurteilen. Der Täter selbst hat geschwiegen, Rolf Z., und man hat bei ihm zu Hause verschiedene Nazi-Devotionalien gefunden. Das heißt, es kann einen rechten Hintergrund haben. Er war vorher in der Bar, in der auch Luke Holland war, das war seine ehemalige Stammkneipe, und er hat sich darüber beschwert, dass dort nur Englisch gesprochen wird und niemand Deutsch spricht. Es kann so eine Mischung gewesen sein, ist meine persönliche Einschätzung, aus sozusagen persönlicher Frustration. Er hatte auch ein starkes Alkoholproblem und dann eben vielleicht nicht zufällig, wen es dann trifft, nämlich eben einen Ausländer in diesem Fall. Aber wie gesagt, das konnte das Gericht nicht abschließend klären. Und ganz kurz noch, Philipp Meinhold, was sagt denn die Polizei zu diesen Ähnlichkeiten? Ja, ein bisschen frappierend ist, dass dieser Rolf Z. bereits vor dem Mord an Luke Holland in der Akte zu Burak Bektaş auftauchte, weil es einen Hinweis auf ihn gegeben hat. Die Polizei hat diesem Hinweis damals nicht, meiner Einschätzung nach, genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Sie haben sich das nach dem Mord an Luke Holland natürlich nochmal angeschaut, haben auch eine Waffe bei Rolf Z. gefunden, mit der es möglich ist, die verwendete Munition im Fall von Burak Bektaş zu verschießen. Aber diese Waffe war für ballistische Untersuchungen, die wirklich ein eindeutiges Ergebnis geben könnten, nicht geeignet. Insofern hat die Polizei gesagt, auch hier konnten sie es nicht konkretisieren, diesen Tatvorwurf. Und wahrscheinlich ist Rolf Z. tatsächlich der Einzige, der da Licht ins Dunkel bringen könnte. Aber der schweigt. Ganz herzlichen Dank, RBB-Reporter Philipp Meinhold, zum Mord an Burak Bektaş. Wie gesagt, das ist jetzt heute 6 Jahre her, aber die Tat ist noch immer ungeklärt. Am Sonntag übrigens wird ein Mahnmal aus Bronze enthüllt, am Sonntag, und zwar genau dort, wo Burak Bektaş erschossen worden ist. Und wenn Sie sich das jetzt alles nochmal in Ruhe durchlesen wollen, sehr, sehr gerne auf RBB24.